Die Bühne steht, drei Baden stehen bereit. 12 Tanzer Grills tanzen auf der Bühne. Was heißt, fliegt auf die Bühne, die Bühne brennt. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Rufus ist schuld. Scheiß drauf, wir Ockley Weikern. Party.